Rock etc. Deutsche Rockmusiker, deren guter Ruf weit über Deutschland und Europa hinaus bekannt ist, gibt es nicht sehr viele. Kurt Kress ist einer von ihnen. Der aus Süddeutschland stammende Schlagzeuger ist seit 25 Jahren professionell aktiv und hat in dieser Zeit bei unzähligen Plattenproduktionen und Konzerten gespielt. Seine Fähigkeiten auf den Trommeln sind in den USA genauso gefragt wie in Brasilien oder Deutschland, egal ob bei Jazz, Rock oder Pop. Rainer Blome stellt den außergewöhnlichen Musiker vor. Ein Schlagzeuger als Star in der Pop- und Rockmusik, das ist nahezu undenkbar. Sie mögen noch so gut sein, Beifall bekommen sie meist immer nur dann, wenn sie mal ein Solo trommeln dürfen. Selbst ein Phil Collins wurde erst dann zum Star, als er sich aufs Singen konzentrierte und das Schlagzeugspielen sein ließ. Einem Deutschen ist es allerdings in den letzten 25 Jahren gelungen, als Schlagzeuger internationale Anerkennung gefunden zu haben und zu einem regelrechten Star zu avancieren. Dem aus Mannheim stammenden und mittlerweile in München lebenden Kurt Kress. US-amerikanische und englische Startruppen von Ike und Tina Turner bis Kiss holten ihn zu Plattenaufnahmen und Tourneen. Kurt Kress ist eben ein präziser, aber auch vielseitiger Schlagzeuger, der all die schwarzen Grooves trommelt, bei denen Weiße meist ihre Schwierigkeit haben. Für diese Fähigkeiten hat er eine einfache Erklärung. Ich weiß nicht, woher das kam. Mein Großvater hat ja auch schon Schlagzeug gespielt. Mein Vater hat mit Emil Mangelsdorf gespielt, hat er Gitarre gespielt. Also er war von der männlichen Seite meiner Familie schon ein bisschen Vorbelastung da. Aber ich bin aufgewachsen in einem Dorf in Schlierbach bei Wächtersbach, heute Prachttal. Und da waren viele Amerikaner in Gelnhausen stationiert und die sind immer hoch im Wald bei uns und haben da ihre Manöver gehabt und hatten bei uns im Hotel, wir hatten früher ein kleines Hotel da in dem Dorf, haben die natürlich immer Rambo-Zambo gemacht und wir hatten eine alte Rocola-Musikbox und da war halt nur American Music drin. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber eigentlich in Amerika. Meine Musikwelt war amerikanisch. War auch kein Thema für mich, weil ich habe angefangen zu spielen mit 11 und habe dann schon mit 11,5 in der Band gespielt und dann haben wir Beatles, Stones und so weiter gemacht und dann als ich so 12, 13 war, kam diese Otis Redding, Sam & Dave, Wilson Pickett, diese ganze Ära auf und dann haben wir, für mich war es nie eine Schwierigkeit, James Brown Grooves zu spielen. Das war natürlich damals eine Sensation, wenn ein 13-jähriger kleiner Bengel diese Grooves spielt, die ziemlich heiß waren, auch mit den Bassdrum-Beats und so, das war ziemlich schwierig damals und Funk im Grunde genommen, das wovon heute die ganze Rap-Szene fast lebt, das waren diese Grooves und ich konnte die einfach mit 13, 14 locker spielen, ich habe überhaupt niemand gebraucht, der mir irgendwas zeigt. Das war erstaunlich irgendwie und ich habe mich aber nie gefragt, warum, nur jetzt, also man hat öfter schon drüber gesprochen und meine Erklärung war eben jene, die ich vorher hatte, also ich bin damit aufgewachsen, für mich war diese Art von Groove, 16er Grooves und so weiter, war für mich kein Thema. Das war früh. Also so mit 11, schon 12 habe ich immer schon so, wie naiv man halt als Kind so ist, so ich will der beste Schlagzeuger Deutschlands werden und ich mir selbst gesagt, also niemanden anders, aber so ich zu mir selbst, mir war immer klar, das will ich machen, das gefällt mir tierisch gut und Schlagzeugspielen gehört zu mir wie Nase putzen und essen und trinken und schlafen. Also das war für mich immer so eine normale, eigentlich eine abgemachte Sache in mir selbst, dass das mal wahrscheinlich mein Leben wird oder dass es mein Leben wird. Ich bin immer sehr fleißig gewesen und bin sehr unruhig, wie schon in dieser einen kleinen früheren Atlantik-Veröffentlichung mit eines Solos von mir, das habe ich gerade wieder gesehen, sehr lustig, drin stand. Ich habe immer schon sehr viel gleichzeitig gemacht, also in verschiedenen Bands gespielt, meine Antennen ausgefahren in viele Richtungen. Ich habe keine Angst gehabt, auch mal in einem klassischen Orchester irgendwas zu machen, bis hin mal einen Schlager zum Beispiel im Studio mal zu spielen, gleichzeitig mit Deep Purple auf Tournee als Vorgruppe zu gehen. Mich hat alles interessiert oder interessiert immer noch alles, was damit zusammenhängt, mit Musik und natürlich mit dem Instrument Schlagzeug insbesondere. Obwohl ich mir früher auch nie Schlagzeuger so angehört habe, sondern eher komischerweise Bläsergruppen und habe mich danach gerichtet und habe meine Fills und so eher danach ausgerichtet. Bei diesem Interesse könnte man sich Kurt Kress sich auch als einen hervorragenden Big Band Drummer vorstellen. Wahrscheinlich hätte passieren können, dass ich ein Big Band Trommler hätte werden können, bin ich nicht geworden, weil ich in anderen musikalischen Regionen mich getummelt habe. Aber habe die immer sehr bewundert und finde die ganz toll. Also auch Charlie Antolini, wenn ich sehe, wie der das abliest vom Blatt und so eine Big Band so mit links begleitet und die kleinen Dinger mitspielt und so, das finde ich immer super geil. Ist nicht mein Thema, aber es wäre eine Sache, wenn ich mich vielleicht reinschaffen würde, wäre das auch irgendwann zu bewältigen für mich, aber es war nie meine Welt. Manche Dinge kann man eben doch nicht dann voll ausleben. Man muss die Dinge, glaube ich, verfolgen, dann, um sie wirklich gut zu machen, muss man dann schon Bereiche abstecken und sagen, ich konzentriere mich hier drauf. Das wäre genauso gewesen, ich würde sehr gerne Klavier und das noch und dieses noch, aber die Konzentration auf ein Instrument war, glaube ich, schon sehr wichtig für meine Entwicklung. Groß geworden ist Kurt Kress Anfang der 70er Jahre zu Zeiten des sogenannten Krautrocks, als sich nach Eigenständigkeit strebende Musiker hierzulande daran machten, progressive Wege zu gehen und die Grenzen der herkömmlichen Rockmusik aufzubrechen. Den wenigsten ist das überzeugend gelungen damals, doch Kurt Kress und seine Gruppe Orange Peel mit dem gar nicht mal so untalentierten Sänger Peter Bischoff hatten, selbst mit heutigen Ohren gehört, schon die ein oder andere Sternstunde. Ein Tondokument von damals ist die einzige, inzwischen längst vergriffene LP von Orange Peel mit dem unglaublichen 18,5 Minuten dauernden Titel You Can't Change Them All. Ich war schon sehr früh in einer Band, die hieß Inspiration Six davor. Das war so die Hauptband in Hanau, Langendiebach, Frankfurt. Das war eine sehr angesagte Band. Und aus dieser Band hat sich dann in der Hendrix-Zeit eine Band entwickelt, die hieß dann Orange Peel. Und mit der haben wir dann auch zum ersten Mal eine Schallplatte aufgenommen. Die hieß I Got No Time. Und da war leider unser Sänger von Inspiration Six krank in diesem Jahr. der Peter Bischoff, das hat dann damals der Michael Minkowski, später White Michael Wynn Band. Der hat bei uns gesungen, diese Single jedenfalls, Leslie Link und Heini Mohn. Heini Mohn war Bassist, Leslie Link Gitarrist. Wir vier haben das gemacht und hatten damit auch einen großen Erfolg in Frankreich, war Nummer 1, in Belgien Nummer 3. Haben dann in Frankreich eine Tournee gemacht und wir waren lustigerweise plötzlich bekannt. Ja. Und das Gleiche ging dann weiter mit einer LP, da war dann Peter Bischoff wieder dabei und Ralf Wildheiß, unser Freund an der Orgel, der ist Flötist eigentlich, aber hat auch Hammond gespielt. Und damit sind wir rumgetingelt und haben gespielt auf Festivals, damals auf dem ersten großen Rockfestival in Frankfurt im Radstadion, noch von Peter Hauke organisiert. Und da hatten wir so kleine oder mittelgroße Erfolge. Wie gesagt, auch diese Deep Purple, die erste Deep Purple Tournee in Deutschland, haben wir als Vorgruppe gespielt und da habe ich zum ersten Mal die großen Hallen gesehen, wie Musikhalle und Satori-Saal in Köln und das alles. Und das war natürlich alles sehr spannend. Wir waren schon sehr Fusion-mäßig komisch, aber es war noch vor der Jazzrock-Zeit. Unsere LP, wenn man die hört, das ist eine 20-Minuten-Nummer drauf. Die geht durch sämtliche rhythmischen Schwierigkeitsgrade. 17 Viertel, 9 Achtel, 7, 4, 3 und immer wieder verschiedene Dinge. Wir haben immer rumexperimentiert, haben damals viel Don Ellis gehört, Hendrix, Frank Zappa gehört. Das waren so unsere Welten. So ein bisschen verrückt waren wir so. Ein bisschen und sehr experimentell und sehr schwierig irgendwo. Auf der anderen Seite der LP ist zum Beispiel aber Tobacco Road von Lou Rawls. Und das haben wir in so einem 6/8-Groove gespielt und haben da eigentlich Rock gemacht. Also wir hatten so beide Seiten wieder. Die Jazzrock-Zeit kam eigentlich kurz danach. Dann kam mal Vishnu. 1962 bei der Olympiade haben die zum ersten Mal hier in München gespielt. Und da habe ich die gesehen. Und das war so die Zeit, da fing das so an. Da waren wir ja schon längst fertig mit Orange Spiel. Da war ich ja in der Zwischenzeit schon bei Emergency. Da haben wir sogar bei Atlantis schon mal Vishnu-Stück gespielt, das Inga Rumpf gesungen hat. Ja, da haben wir so ein Gesangsstück draus gemacht. Aber Orange Spiel war viel früher schon auf diesem Trip. Also auf diesem, das ist belegbar, auf einer Schallplatte, die es gibt, da waren wir schon jazzrockig eigentlich. Da hat noch keine Welt an Jazzrock gedacht eigentlich. Ein, zwei Jahre später begann Kurt Kress rastloses, vom Ehrgeiz geprägtes Drummerleben, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Nach Orange Peel stieg er bei der Hamburger Gruppe Atlantis mit der Sängerin Inga Rumpf ein und als kurz darauf der Exil-Tscheche Hanusz Berka in München die Jazzrock-Formation Emergency ins Leben rief, folgte er dessen Einladung, bei Emergency das Schlagzeug zu spielen. Und ganz nebenbei absolvierte er noch in Frankfurt ein klassisches Schlagzeugstudium. Das klassische Schlagzeugstudium war während der Orange Peel Zeit. Da war ich so 17 Jahre alt, genau, das war 1969 so. In der Phase, ich wollte einfach, ich hatte immer oder habe immer große Hochachtung vor dem klassischen Musikwerk. Und fand einfach, dass ich vielleicht noch mal gucken muss, was ich da überhaupt schon immer spiele, weil ich hatte ja nie einen Lehrer. Ich hatte einmal einen Lehrer, da war ich 11, der hat gemeint, ich werde es nie lernen. Da habe ich gesagt, gut, dann Wiedersehen. Und dann später bin ich in seine Band eingestiegen. Aber das war für mich irgendwann doof. Also ich hatte Abneigung gegen Lehrer, weil die meinten, ich kann es eh nicht. Also, und als ich dann nach, wie gesagt, 5, 6 Jahren eigenem Studium an mir selbst mir alles beigebracht hatte, bin ich dann zu dem Dr. Karl Setzer an der Musikhochschule und habe ihn gefragt, was spiele ich da eigentlich? Und er hat mir dann gezeigt, das sind Triolen, das sind Paradiddle und das machst du ja alles schon, das sieht nur so aus. Und da habe ich bei ihm eigentlich nur 6 Stunden genommen und wir haben sehr viel geredet eigentlich. Und das war ganz toll und ich bin unendlich dankbar, weil das waren die Kicks, wo ich zum ersten Mal gelernt habe, wie kann ich eigentlich alleine üben, das wusste ich ja nicht. Ich habe ja immer nur mit den Bands Musik gemacht, aber alleine üben wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und seitdem wusste ich das und dann habe ich auch einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht, rein technisch. und kontrollmäßig so als Schlagzeug. Ich konnte mich besser kontrollieren, wusste, was ich tat und konnte es besser aufteilen und mich auch selbst besser einteilen. Habe nicht unmögliche Sachen probiert, die einfach nicht gehen. Dann kam die Zeit, das war so ab Mitte der 70er Jahre, als sich Kurt Kress seinen Ruf als ein Workaholic, als meistbeschäftigter Schlagzeuger, erwarb. Von einem zum anderen Studiotermin hetzend, meist 3 bis 4 pro Tag, mit einer Sessionpauschale von bis zu 3000 Mark. So die Gerüchte. Aber wie war es in Wirklichkeit? Die Arbeit im Studio macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich immer gleich hören will, was ich gespielt habe. Und ich finde es irgendwie unheimlich blöde, wenn man was spielt und man kann es dann nicht festhalten. Und ich war immer gespannt drauf, wie hat das jetzt geklungen, wie war ich? Ich kann es ja nicht gleichzeitig hören, wenn ich spiele, also im Verhältnis zur Musik. Und für mich war das sehr, sehr toll damals, nach unserer ersten LP mit Orange Peel, dass der Dieter Dierks in Stommeln gerade angefangen hat, Erfolg zu haben und sein Studio ein bisschen aufgebaut hat, aber auch noch gelernt hat quasi. Und er hat mich dann, der hatte viele deutsche Rockbands, von Epitaph bis ich weiß nicht was, alles mögliche, Rainer Marz und I don't know. Lustigerweise kamen alle da hin und haben da produziert mit Peter Hauke. Und die haben mich dann immer geholt, weil merkwürdigerweise die Schlagzeuger einfach nicht stark genug waren in der Zeit. Und da gab es ja auch keine Maschinen und nichts. Und da hat man halt so ein Metronom aufgezogen und dann irgendwie danach gespielt. Und mir hat das irgendwie sehr gut gefallen, weil dann konnte man sich nicht drüber streiten, ob ich jetzt falsch war oder der Gitarrist. Ja? Weil lustigerweise bei Musik, wenn irgendwas auseinandergeht, klingt immer der Schlagzeuger schlecht und nicht der Gitarrist oder der Sänger. Und ich habe dann schon angefangen, einfach zu sagen, gib mir eine Maschine oder gib mir einen Clicktrack, dann spiele ich dazu, dann gibt es keine Diskussion. Und habe mich da sehr bewährt wahrscheinlich, deswegen wurde ich immer wieder geholt und so ein Ruf, der pflanzt sich sehr schnell fort. Da ist einer, der kann spielen, der hat Lust, der arbeitet auch 20 Stunden am Tag und schläft dann 4 Stunden in der Bassdrum im Studio und dann gibst du dann irgendwas zu essen und einen Kaffee, dann steht er wieder auf und spielt weiter. Und das ist auch kein Problem und das für 50 Mark am Tag war auch kein Problem. Das hätte mir auch 110 Mark gereicht, weil da ist die Lust, irgendwie eine neue Erfahrung zu machen, etwas zu lernen, sich zu beweisen und zu gucken, wo kann ich noch hin, was muss ich noch lernen und so. Und es war eine ganz, ganz tolle und sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Und deswegen, also diese ganzen Schallplatten sind für mich auch heute noch immer wieder, klar, es gibt viele Aufnahmen, wo man sagt, na gut, das hätte es nicht unbedingt gebraucht irgendwo. Aber es war immer eine Challenge, also eine Herausforderung, immer wieder bei jedem Stück eine Idee zu haben, soundlich, spieltechnisch, was auch immer, wie kann ich dieses Stück begleiten, dass es nicht klingt, als hätte es irgendjemand anderes auch hätte machen können. Für deutsche Verhältnisse schon unglaublich ist die Tatsache, wie sich Kurt Kress schon damals sehr schnell eine internationale Reputation erwarb und dass die Rock- und Popgrößen in England und in den USA sich einen Schlagzeuger aus jenem Land ins Studio holten, dessen Drummern immer der Ruf vorauseilte, den deutschen Marsch mehr im Blut zu haben als Swing und Groove. Initialzündung für seinen internationalen Ruf war wohl die Einladung von Ike und Tina Turner nach Los Angeles, zu einem Zeitpunkt, als Kurt Kress bereits bei Klaus Doldingers Passport eingestiegen war. Die Geschichte mit Ike und Tina Turner war die, dass Dieter Dierks wiederum irgendwie nachts anrief und ich kam gerade aus Japan irgendwie. Und er rief plötzlich an und sagt, du, Ike ist hier im Studio und er will dich kennenlernen. Er hat von dir gehört und die machen hier einen Song und kannst nicht kommen. Und dann bin ich am nächsten Abend hingeflogen und dann sagt Ike, you're the drummer, hier sind die Sticks und jetzt spiel. Zack, überhaupt nicht weiter. Ich habe einen Koffer hingestellt und rein, habe es 2-mal gespielt und sagt er, great, you come with me to America. Und habe ich gesagt, nee, weil ich mit Passport sind wir nächstes Jahr sowieso in Amerika. Und ich war noch nie da, war natürlich verlockend, aber Ike und Tina Turner war für mich kein Thema. Das war für mich im Grunde genommen die niedere Musik, weil wir waren ja damals auf dem Yatz und Yatz-Rock und da war ja eigentlich Tina Turner das Letzte. Ich meine, ich gehe doch nicht auf die Bühne mit eigentlich Tina Turner, das ist ja schrecklich. Also für mich war das keine Frage, das nicht anzunehmen. Und er hat aber nicht locker gelassen und hat dann mir trotzdem ein Ticket geschickt nach einer Woche für mich und meine Freundin damals, die heutige Frau, dass ich nach Los Angeles komme und wenigstens 3 Wochen mit ihm im Studio arbeite. Und das war natürlich verlockend. Da sind wir hingeflogen und das war ganz toll. Allerdings habe ich da auch nur 2 Tage gespielt. Der Rest der Zeit habe ich gewartet, dass Keith Richards eine Rhythmusgitarre drauf spielt, die er dann, die Ike dann wieder gelöscht hat, dass er doch lieber selbst gespielt hat. Da war ich einmal auf einer Schallplatte mit Keith Richards und er löscht er die. Das war auch blöde. Wenn man so viel gemacht hat und bei viel erfolgreichen Bands war und sich als Schlagzeuger so langsam einen Namen gemacht hat, dann strahlt das natürlich irgendwann mal nach außen ab. Also ich kannte ja dann auch mittlerweile schon alle möglichen Leute, von Herbie Hancock bis Stanley Clarke und man lernt ja dann alle kennen. Und im Rockbereich lustigerweise nicht, das kam ja erst später, nach der ganzen Jazz-Rockzeit. Ein wichtiger Einschnitt in der Entwicklung von Kurt Kress war sein Eintritt Ende 1974 bei Klaus Doldinger und seiner Gruppe Passport, mit dem er natürlich mit zahlreichen anderen Aktivitäten bis Mitte der 80er Jahre zusammengearbeitet hat. Und fast noch wichtiger, die Kontakte, die er durch Klaus Doldinger und Passport dank einer ausgedehnten Tournee und der Plattenproduktion Iguaçu zur brasilianischen Musikszene bekam. So, dass Dieter zu Doldinger sagte, wir waren im Studio bei Dirk Doldinger mit Passport, die zweite LP. Und die erste hat Udo Lindenberg getrommelt, die zweite ein englischer Trommler, wo ich nicht mehr weiß, was den Namen nicht mehr. Und Dieter sagt ihm, du, da ist so ein kleiner Verrückter, ruf den mal an und check den mal. Und das hat er gemacht. Und da fand er mich gar nicht gut. Da kamen wir nicht zusammen. Und ich bin dann zu Atlantis gegangen. Und dann habe ich in der Zwischenzeit mit Peter Trunk und Kese und den ganzen Leuten LP gespielt, die hieß Sincerely PT. Da haben wir hier mit Joe Nye und den ganzen Brüdern im alten Domizil gespielt. Und da war Wolfgang Schmidt, der damals bei Passport war, und hat mich wieder gesehen oder hat mich gesehen, hat zum Klaus gesagt, den müssen wir holen, der ist einfach zu gut oder was auch immer, was er gesagt hat. Und dann rief mich Klaus wieder an und dann bin ich zu Passport gegangen. Das ging auch dann gleich los mit Handmade. Erstes Album, dann sind wir gleich nach Mexico City und haben in Mexiko gespielt und dann nach Japan, Australien. Für mich ist Iguaçu ganz, ganz wichtig, weil wir damals in Brasilien 7 Wochen auf Tour waren, davon 5 Wochen fast jeden Tag in einer anderen Stadt und 2 Wochen in Rio. Und habe natürlich, für mich ist das so das Land, wo ich dachte, hier bin ich geboren anscheinend oder ich war hier schon mal. Ich kannte alles, ich kannte Rio, jede Straße, so als ob ich da schon mal gelebt habe. Und das war ganz wichtig für mich, auch diesen ganzen Groove, den Rhythmus und so weiter. Ich musste gar nicht hingucken, das war für mich alles ganz klar. Und habe da meinen zweiten Schub bekommen, für mich als Schlagzeuger, von der inneren Ruhe her. Also ich glaube, das kann niemand so richtig verstehen, der nicht Schlagzeuger oder Musiker ist. Der plötzlich findet, da findet er den Mittelpunkt des Grooves für sich. Und den habe ich da plötzlich gefunden. Also wenn ich mich da hinsetze, auf den Punkt, dann kann ich eigentlich alles bewältigen. Dann ist für mich alles kein Problem, es im Griff zu behalten. Und immer wenn ich irgendwie das verliere, konzentriere ich mich auf diese Brasilienzeit. Und dann ist das immer wieder da. Dann weiß ich, aha, das sitzt, also hier muss es bleiben. Hier muss ich meinen Mittelpunkt finden und von da kann ich immer ausgehen. Dann habe ich strahle ich eine Ruhe als Schlagzeuger aus und kann eine ganze Band führen. Das war deswegen was sehr wichtig, auch menschlich, musikalisch. Alles war sehr wichtig in Brasilien. Da ist alles Groove, da ist alles Musik und die Leute ernähren sich von Musik. Und 1980, noch während seiner Passbauzeit, versuchte es Kurt Kress zwei LPs und zwei Tourneen lang mit einer eigenen Gruppe namens Snowball. Er spielte da mit drei schwarzen Musikern und dem Münchner Keyboarder Christian Schulze avancierten Jazz-Rock. Doch mehr und mehr reifte in ihm die Idee, mit Hilfe von Computern und Elektronik eigene Platten zu machen, wobei ihm der Tontechniker Udo Arndt eine große Stütze war. Drei CDs sind bereits entstanden mit langen zeitlichen Abständen, 1984 Avanti, 1987 Sing und 1992 Bang. Immer war sein Feeling von brasilianischer Musik dabei ein wichtiger Einfluss, ganz egal in welche stilistische Richtung er ging. Also damit fängt es ja sogar an. Bang fängt ja mit dem Samba an, mit einem sehr schnellen Samba und das ist nun mal ein Urgroove, ein Urrhythmus, der Freude und Power vermittelt und natürlich gespielt sein kann. Da braucht man keine technischen Hilfsmittel. Das geht einfach los. Ja. Ich will nicht sagen, dass ich hier der große Brasilien-Kenner bin, überhaupt nicht. Aber das Gefühl macht mir Spaß und da kann ein Trommler sich austoben drauf. Also mich interessiert überhaupt nicht, das Original nachzutrommeln, weil dann hole ich mir lieber brasilianische Platten und höre mir das an. Die können das viel besser. Also das können wir sowieso nie. Ich habe ja da in Rio eine Woche lang auf der Musikhochschule mal unterrichtet, lustig genug. Ja. Da war ich, wie alt war ich? Ich glaube 23 oder so. Und die waren natürlich tierisch. Die konnten mit allen Armen, die haben Rhythmen erzeugt. Da habe ich nur irgendwie gedacht, was ist hier los? Das werde ich nie können in meinem Leben. Und die wollten eigentlich von mir Rock'n'Roll lernen. Die wollten im Grunde einfach spielen können. Das konnten die halt nicht. Die konnten nicht einfach grooven oder Funk oder was auch immer. Und das war ganz witzig. Also der Respekt untereinander war sehr groß. Ja, Schüler zum Lehrer und Lehrer zu Schüler. Ich hatte eigentlich eher Angst vor denen, weil sie so tierisch waren. Und da habe ich auch gesehen, das sind die Körper. Das ist deren Wurzel. Die leben damit, seit sie geboren wurden. Und da kann ich noch so viel üben, das werde ich so in dieser Form nie spielen können. Das ist Blödsinn. Und dem renne ich auch nicht nach, das ist nicht doof. Ja. Also ich mache dann das daraus, was ein deutscher Kurt Kress oder ein deutscher Trommler daraus erfährt und wie er das verarbeitet. Und das finde ich viel interessanter. Das ist auch für die wieder interessant. Aber ich habe dann einige getroffen. Einer spielt bei Elde Miola, der andere bei Chicorea Percussion mittlerweile und so. Und die haben dann Sachen von mir gehört und sind total begeistert, wie ich das interpretiere. Das ist für die New Samba, sagen die dann dazu. Ja? Nach dem suchen die nämlich, weil die kennen ja ihre Kultur sehr gut und das langweilt sie ja schon. Die finden es ja oberinteressant, wenn da so ein Deutscher plötzlich was anderes draus macht. Aber deswegen mache ich es ja auch nicht, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht und weil ich es einfach nicht kopieren will, sondern mich selbst da reinsetze. We'll be right back. hasse Schlagzeugplatten, ganz ehrlich gesagt. Und das nervt mich extrem. Und mir hat damals der Peter Kirsten, der ist Chef eines Verlags oder Besitzer von Studios, der hat gesagt, oh, geh mal ins Studio und mach mal eine Platte allein. Das habe ich zu mir gesagt, bist du bescheuert, dass man sowas Doofes im Schlag. Will ich nicht machen, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich bin überhaupt kein Solo-Trommler in der Art und will mich da auch nicht groß fabrizieren. Ja, mach mal und so, das ist okay, Studiozeit, ist alles egal, mach mal irgendwie, Tonmeister kriegst du und na ja, gut. Und dann wollte ich aber keine Jazzplatte machen. Ich wollte auch keine Jazzrockplatte machen, sondern ich wollte eigentlich versuchen, wie kann ich ein Schlagzeug spielen, dass ich wie ein Song einen Aufbau finde und mit Overdubs, mit Dingen, die man drüber spielt, eben Themen erzeuge. Und dann ein Solo, aber drunter läuft im Grunde wie bei einem richtigen Song ein Rhythmus weiter und ich mache einen Bass mit Toms und so weiter. Und das habe ich einfach probiert und habe mir Melodien so ausgedacht, die natürlich dann auf Trommeln ganz anders wirken. Man erkennt die Töne dann nicht unbedingt, aber dann sind plötzlich Strukturen herausgekommen. Oder einfach mir Bilder vorgestellt habe, Visionen, was weiß ich, fliegende Becken, die so gewischte Sachen, die nach links fliegen in Hall und auch rechts wiederkommen. Eher so fast Filmmusik gedachte Dinge oder Avantgarde, wie man auch immer das nennen will. Und lustigerweise ist bei der ersten LP eine Nummer drauf, die heißt Sundance, die läuft heute noch in allen Discos. Und die ist, ich entdecke die jetzt hier bei diesen ganzen Sample-Platten für Techno und Dance Freaks, ist überall was drauf von der ersten LP, von der zweiten und so. Also die haben mich da auch schon überall reingenommen. Und das ist ja fast eine Ehre, also ich finde es eigentlich ganz lustig. Und dann habe ich einmal bei der zweiten LP, die hat dann natürlich 5 Jahre gedauert, bis ich dann wieder Lust hatte, sowas zu machen, weil ich sehe sowas auch nicht jedes Jahr. Weil man muss langsam wieder Erfahrungen ansammeln, man muss sich verändert haben, um wieder eine neue Platte zu machen, die wirklich das für mich heute reflektieren. Und deswegen warte ich dann eigentlich immer, bis ich wieder Lust habe und denke, jetzt habe ich wieder ein paar Ideen in mir, die ich nicht schreibe, sondern ich gehe ins Studio und ich setze mich hin, fange an zu spielen und merke dann, aha, du hast dich verändert und das gefällt mir und lass mal den Sound noch nehmen, lass mal so damit arbeiten und dann kommen neue Sachen bei raus. Deswegen sind die Platten sehr unterschiedlich, was ich auch sehr gut finde. Ich muss ja zum Glück hier nicht auf Kommerzialität achten und ich muss auch nicht in die Charts kommen und keiner sagt mir, jetzt mach doch mal irgendwie wie so und so. Das sind alles sehr schöne Sachen, die einen Musiker aufleben lassen, wo ich einfach, da nehme ich quasi eine kreative Ferienzeit und grab mich mit Udo Arndt ein und wir spinnen rum und es kommen sehr interessante Sachen bei raus, die sich sogar verkauft haben. Also enorm verkauft haben, so verkauft haben, wie viele, viele, viele sehr teure Produktionen sich nicht verkaufen. Wo Bands dranhängen, Manager, Tourneen und so weiter und so fort. Also ich verkaufe zwischen 40 und 110.000 Platten in Deutschland. Ja, das ist wirklich irre viel. Also wenn man bedenkt, dass viele Produktionen, die ich auch gemacht und gespielt habe, noch nicht mal 2.000 verkauft haben, wo viel mehr Einsatz da ist, ist das unglaublich. Da müsste ich eigentlich schon Platinplatten bekommen dafür. Also ich bin da eigentlich schon stolz drauf, weil das zeigt mir, dass es also nicht umsonst ist, was ich da mache. Sonst könnte ich es mir ja eigentlich auch auf Kassette spielen und zu Hause anhören. Sondern dass es ein paar Leute interessiert, was ich so treibe. Und ich merke auch dann, dass es in Filmen eingesetzt wird. Fernsehleute beachten das irgendwo, weil es Spannungen hat, weil es Stimmungen hat auf den Platten. Und wie gesagt, ich mache zwar auch mal ein Solo drauf und so, aber ich habe auch, weil ich meine wilde Zeit auch immer schon gehabt habe und mich austoben konnte in jeglicher Form und auch live das mache, muss ich nicht auf der Platte zeigen, dass ich mit der linken Hand auch so schnell bin wie Billy Cobham oder mit der rechten. Ich bin es nämlich nicht, der ist nämlich viel schneller. Und das ist halt auch seine Domäne und ich bin auch hier nicht irgendwie bei einer Olympiade, sondern ich will ja Musik versuchen herzustellen und Gefühle zu vermitteln. Und wenn ich das über das Schlagzeug erreiche und irgendjemand mir dann sagt, das finde ich so toll und das höre ich mir unheimlich gern zu Hause an, da bin ich ja so froh. Das höre ich dann manchmal, da bin ich richtig glücklich. Also das kann keine verkaufte Schallplatte ersetzen, dieses Gefühl, wenn dir jemand sagt, dass sowas Verrücktes irgendjemand antörnt. Ja? Ich habe sogar Ärzte, die bei Operationen das hier rechts der Isar laufen lassen, bei Herzoperationen lassen die meine Platten laufen, das finde ich ganz toll. Ne? als wir Kurt Kress besuchten, war er gerade wieder mit einer neuen eigenen Platte beschäftigt und es war zu spüren, dass er sich zwar in der Welt der Elektronik mit traumwandlerischer Sicherheit bewegt, dass aber diese Elektronik auch lange nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Trotzdem bin ich jetzt zum Beispiel in den letzten anderthalb Jahren, habe ich diese ganze Elektronik bei Produktionen oder auch jetzt bei unserem neuen Album mit der Band Clan, das ist eine neue Band, in der ich mitwirke, habe ich nur Live-Kit benutzt, weil ich jetzt für Musik, für mit einer Band zusammen, mir das viel mehr Spaß macht. Ich höre den absoluten Kessel, ich höre die Toms, ich höre die Bassdrums und die Becken und keiner baut mir da irgendwelche Samples drauf. Ja, da habe ich jetzt einfach keine Lust mehr drauf in den letzten zwei Jahren. Ich habe genug gehabt davon. Das ist dann bei mir ziemlich abrupt, dann mache ich das nicht mehr. Wenn ich Musik mache und wir wollen ein bisschen erdigeren Rock machen oder wie man auch immer das nennen will oder Pop, Rock oder wie auch immer, möchte ich eigentlich das Live-Kit hören, weil sonst kann ich es gleich programmieren, dann klingt es noch definitiver und knalliger und was auch immer, ja, aber so ein Live-Kit, wenn man ganz genau hört, wie der Traum da die Stöcke schwingt und wie es auftrifft, ist dann doch noch was anderes. Allerdings bei so einer Schlagzeug-LP wiederum kombiniere ich beides. Also ich lasse elektronische Sachen laufen, spiele live dazu oder ich mache ganz live. Ich kombiniere, wie ich gerade Lust habe. Also da lasse ich mich auch irgendwie nicht beschränken durch eigene Verbote oder so, sondern es kommt wirklich darauf an, was will ich jetzt da in dem Moment machen, dann benutze ich alles, was ich zur Verfügung habe. Vom nervenaufreibenden Studio- und Tourneegeschäft hat sich Kurt Kress heute weitestgehend zurückgezogen. Stattdessen hat er nun mit Partnern zusammen ein großes eigenes Studio, das regelmäßig von Stars der Szene angemietet, ansonsten aber für eigene Projekte genutzt wird. Und dazu zählt auch, dass er verstärkt als Produzent tätig ist, wie im Falle von Uwe Ochsenknecht, aber auch neue Talente fördert. Die Elektronik hat in seinem Fall zumindest nicht dafür gesorgt, dass ein weiterer Drummer arbeitslos geworden ist. Es gibt heute viele Bands wieder. Heutzutage. Ja, also nehmen wir solche Bands wie Selig oder die Prinzen oder wen auch immer. Es gibt viele, viele Bands, die rumrennen und spielen wieder. Das finde ich sehr positiv. Also jetzt für Schlagzeuger ist wieder viel mehr Arbeit da. Und es gibt in Deutschland sehr, sehr viele gute Schlagzeuger und neue Schlagzeuger, junge Typen. Und wie gesagt, diese Bandszene erweckt das wieder zum Leben. Im Studio ist es natürlich so, diese Szene gibt es gar nicht mehr so richtig. Also hier teilt sich das auf zwischen, was weiß ich, 3, 4, 5 Leuten in Deutschland. Dann ist Bertrand Engel da, der die Maffei-Ecke macht und mit Niedecken und Jürgen Zöller, der mit Bab arbeitet und dann gibt es in Hamburg den und dann gibt es da den. Das sind so, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Leute, aber die arbeiten dann mit Bands. Aber so diese Studio-Szenen gibt es gar nicht mehr so richtig, ja. Und weil viele zu Hause schon in der Küche oder auf dem Klo irgendwelche Dance-Dinger programmieren können und die Bands haben ihre Trommler. Also diese Szene, wie sie für mich da war, wie gesagt, die ist nicht mehr vorhanden. Und ich für mich selbst habe ja meine Arbeit, was heißt Arbeit? Das ist gar keine Arbeit für mich, das war ja immer nur Spaß eigentlich, aber mir macht es ja Spaß, Schlagzeug zu spielen und ich spiele auch gerne für viele Leute. Nur wollte ich nicht halt bis an mein Lebensende dann da sitzen und für Juliane Werding, die ich sehr schätze, oder Münchner Freiheit oder Freddie Mercury, der leider tot ist, für den kann ich nicht mehr spielen. Aber so, es gibt viele, viele Sachen, die Spaß machen, Meatloaf und so weiter und so fort. Aber jetzt jeden Tag 10, 12 Stunden bis mein Lebensende auf dem Clicktrack 2 und 4 zu spielen, ist für mich auch nicht Sinn des Lebens. Und habe dann auch angefangen zu produzieren und bin eben hier beteiligt in den Studios und habe einen Verlag und versuche, neue Künstler zu finden, neue Talente, versuche mein Know-how und meine weltweiten Verbindungen auch auszunutzen, um Musik zu machen und für Fernseh, Film, Musiken zu arbeiten. Ich habe einen Freund, der macht ganz tolle Filme, der Nico Caro zum Beispiel, der diese C&A-Werbung macht. diese schönen Indian Spirits Filme und jetzt den neuen Rodeo-Spot, der mir die Möglichkeit gab, mal sowas zu vertonen, was natürlich auch wieder spannend ist. Also ich komme plötzlich in ganz neue Welten, die wieder für mich ganz neu und spannend sind, wo ich alle meine Erfahrungen schlagzeugtechnischer Art, produktionstechnischer Art, kompositionstechnischer Art und auch textlicher Art, also dass ich Einfluss nehmen kann auf das, was entsteht. Und das macht sehr viel Freude, ist allerdings auch schon wieder mit unglaublich viel Arbeit verbunden, weil man lernt ja wieder neu. Rock etc. mit einer Sendung von Rainer Blume.